Dem rechtsextremen Front National ist mit Jean-Marie Le Pen an der Spitze der politische Durchbruch gelungen. Bei den Kommunalwahlen in Frankreich im kommenden Frühjahr droht die inzwischen drittstärkste Partei des Landes zur Nummer 2 aufzusteigen. Das Feature dokumentiert den Siegeszug der Partei im Süden des Landes, unter anderem an Orten in der Provence. Peuple de France, bat-toi, libère-toi des chaînes qui t'entravent, redeviens toi-même, vive le Front National, vive la République, vive la France! Französisches Volk, kämpfe, befreie dich von deinen Ketten, die dich fesseln. Werde du selbst, du bist unbesiegbar. Es lebe der Front National, es lebe die Republik, es lebe Frankreich. Ausstieg aus der EU, dem Euro und der NATO. Nationale Grenzkontrollen. Einwanderungsstopp. Wiedereinführung der Todesstrafe. Frankreichs Front National boomt. Die rechtsextreme Partei, die Marine Le Pen 2011 von ihrem Vater und Parteigründer Jean-Marie Le Pen übernommen hat, ist zur drittstärksten Kraft Frankreichs aufgestiegen. 6,5 Millionen Franzosen haben bei den Präsidentschaftswahlen im vergangenen Sommer für die Parteierbin gestimmt. Der Front National hat die schwierige Hürde des französischen Mehrheitswahlrechts genommen und den Sprung ins Parlament geschafft. Gesetzlich festgeschriebenes Vorrecht für Franzosen auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt. Keine Krankenversicherung bei Bequemlichkeitsabtreibungen. Rückkehr zu traditionellen Lehrmethoden und Disziplin an Frankreichs Schulen. Förderprogramme für volksnahe französische Kunst und Kultur. Ein Randphänomen der Wirtschaftskrise mit eingebautem Verfallsdatum? Oder eine unterschätzte Gefahr für die heute tief verunsicherte französische Gesellschaft? Quarantäne aufgehoben. Der Siegeszug des rechtsextremen Front National in Frankreich. Feature von Margit Tillmann. La Baule an der französischen Atlantikküste. Im Kongresszentrum des renommierten Urlaubsortes sitzen rund 1500 Front National-Mitglieder aus ganz Frankreich. Grau- und weißhaarige Männerköpfe dominieren die Ränge. In der ersten Reihe thront das Oberhaupt des Familienclans Le Pen. Der 84-jährige Ehrenpräsident und Parteigründer Jean-Marie Le Pen mit Frau. Daneben seine Enkelin und FN-Parlamentsabgeordnete Marion Maréchal Le Pen und Marine Le Pens Lebensgefährte und Front National-Vize Louis Alliot. Marine Le Pen, taillierter dunkler Hosenanzug, pinkfarbene Bluse, stöckelt auf hohen Absätzen in die Bühnenmitte. Die 44-Jährige lächelt gelassen, öffnet weit ihre Arme, verbeugt sich. Ihr Auftritt reißt die Menschen im Saal von ihren Sitzen. Euphorisch schwenken sie ihre mitgebrachten Frankreich-Fahnen. Tragende Stimme, geschliffene Sprache. Die kunstblonde Ex-Anwältin ist eine talentierte Rednerin mit schauspielerischem Gespür für Tempo und Pausen, den richtigen Ton, die passende Geste. J'ai 15.000 parrainages, et moi 30.000, et moi 35.000, et moi 45.000, qui dit mieux? 1, 2, 3, adjugez vos... Marine, t'as un prénom si tendre, un vrai prénom d'ange, mais dis-moi ce qui te prend, Marine. On ne sera jamais amis, parce que ma mère est française, mais que je ne suis pas née ici. Doch die breite Palette der Selbstdarstellerin Le Pen kontrastiert mit dem mageren Inhalt ihrer Rede. Die Politikerin konjugiert die alten Klassiker der rechtsextremen Partei. Muslime und Islam. Wir decken dieses abgekartete Spiel der Immigration regelmäßig auf. Gebete auf öffentlichen Straßen, Halal-Schlachtereien. Diese Gruppen stützen sich auf die massive, unkontrollierte Masseneinwanderung und haben ihr Netz entwickelt, kontrollieren ganze Viertel, diktieren ihre Sichtweise, ihre Kultur, ihre Verbote, ihre Ernährungs- und Kleidungsgewohnheiten. Immigrationspolitik. Wir sehen, wie sehr sich die Regierungen ähneln. Eine nach der anderen organisieren sie die stetig ansteigende Einwanderung von Ausländern in unser Land. Auf Druck des skrupellosen Arbeitgeberverbands, der aus der Masse der Ausländer jene auswählt, die bereit sind, für einen Billiglohn zu arbeiten. Und der nationalen Gemeinschaft überlassen sie es, für den Unterhalt der anderen aufzukommen. Marine Le Pen, seit 2004 EU-Parlamentsabgeordnete über Brüssel. Frankreich hat keine Befehle zu empfangen von den EU-Kommissaren. Die hängen nicht ab vom Volk, sondern von den Lobbys, der Finanzwelt, den großen Bossen, den Banken, vom goldenen Faschismus, der alles kontrollieren will, bis hin zu unserem eigenen Leben. Die etablierten Parteien als Vaterlandsverräter. Beide Parteien, Sozialisten und Konservative, sind für ein föderales Europa, das Ende der freien Nation Frankreich. Sie sind für die gleiche Außenpolitik, mit den USA als Befehlsgeber, vor denen sie die Hacken zusammenschlagen. Und beide Parteien jammern uns die Ohren voll, dass wir mehr Multikulti brauchen, friedlich zusammenleben sollen, Diskriminierung bekämpfen müssen. Liebe Freunde, Sie sind dabei, unser Land tiefgreifend zu verändern. Unsere Werte, unsere Gesetze, unsere Lebensweise sind bedroht. Sie nehmen den Franzosen das Recht, sie selbst zu sein, in ihrem eigenen Land. Fast eine Stunde dauert die nationalistisch fremdenfeindliche Litanei. Schließlich spricht die Vorsitzende über Zukunft und Strategie ihrer Partei. Eine wahre Kriegsmaschine nennt sie den Front National. Le blanc rouge, c'est le Front National. Des idées, des hommes de dignité. Ils ont un plan, un vrai, c'est génial. Marine Le Pen, elle occupe la scène comme son père. Elle a une présence physique comme son père. Elle a la pugnacité de son père. Marine Le Pen nimmt die Bühne in Beschlag. Sie hat eine starke körperliche Ausstrahlung, wie ihr Vater. Sie hat den gleichen Kampfgeist. Sie lässt sich nicht aus der Fassung bringen. Sie beherrscht die Kunst der Formulierungen, die ins Schwarze treffen. Sie ist witzig. Alle Leute, die sie gesehen haben, sind verblüfft. Nonna Maillet, Politikwissenschaftlerin vom Zentrum für europäische Studien der Universität Sciences Po Paris. Sa percée électorale quand même près de 20%, c'était les ouvriers. Mais sa montre, elle a progressé dans le monde ouvrier, on est autour de 30%. Il y a un net effet de l'âge. Là, ce sont vraiment les jeunes qui vont voter Marine Le Pen. Der Durchbruch, fast 20% der Stimmen bei den letzten Präsidentschaftswahlen, ist Marine Le Pen bei Arbeitern und Angestellten der unteren Lohngruppen gelungen. Da hat sie im Vergleich zu ihrem Vater stark zugelegt. Ein Drittel der französischen Arbeiter hat für sie gestimmt. Mehr Erfolg hat Marine Le Pen auch bei Jungwählern. Auch Intellektuelle haben Marine Le Pen gewählt. Ein anderer, neuer Aspekt sind die Wählerinnen. In der Vergangenheit hatten immer weniger Frauen als Männer für den Front National gestimmt. Bei den Wahlen 2012 wurde der sogenannte Gender-Effekt aufgehoben. Dédiaboliser le FN, den Front National entdämonisieren. Mit diesem Vorsatz tritt Marine Le Pen 2011 das Erbe ihres Vaters an. Keine geheime Parteistrategie. Die FN-Chefin macht daraus einen Werbeslogan für einen neuen, modernen Front National. Gleichzeitig nutzt Marine Le Pen ihre Entdämonisierungskampagne für die Propaganda vom politischen Komplott gegen den Front National. Sie beschuldigt Frankreichs Eliten, eine Partei zu verteufeln, der Millionen ehrbarer Bürger ihre Stimme anvertrauen. Um an Glaubwürdigkeit zu gewinnen, distanziert sich Marine Le Pen vorsichtig von den negationistischen Positionen des alten Front National-Chefs, der die Judenvergasung ein Detail der Geschichte nennt und Frankreichs blutigen Kolonialkrieg in Algerien verherrlicht, in dem er als französischer Offizier eigenhändig gefoltert haben soll. Marine Le Pen hatte schon lange vor ihrer Wahl zur Parteichefin beschlossen, das Image, den Look der Front National zu ändern. Sie ist lange nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, nach dem französischen Algerienkrieg. Sie ist nicht nostalgisch wie ihr Vater, was die Vergangenheit betrifft. Und sie ist mit ihm in einem wichtigen Punkt nicht einverstanden, dem Antisemitismus. Der ist nicht ihre Sache. Aber das Herzstück des Parteiprogramms ist rigoros dasselbe. Bei den Front National-Wählern bleibt vor allem Marine Le Pens ausländerfeindlicher Diskurs hängen. Aber auch die europafeindliche Stimmung wird zu einem wirklich wichtigen Faktor ihres Erfolgs. Für das Gewinnen neuer Wählerschichten war sie sogar wichtiger als die klassischen Immigrationsthemen. Marine Le Pens Erfolg hängt also auch mit der aktuellen Krise zusammen. Comme facteur accroissant les probabilités de voter pour Marine Le Pen que les classiques thèmes anti-immigrés. Donc il y a vraiment quelque chose qui est lié au contexte. Allons en prendre la patrie. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Bonsoir Marine Le Pen. Marine Le Pen, bonsoir. Bonsoir Marine Le Pen. Aufschlussreich ist auch ein Blick auf die Landkarte. Der Front National erntet in der Osthälfte Frankreichs deutlich mehr Stimmen. In ländlichen Grenzgebieten wie den Ardennen oder Elsass-Lothringen, bis hinunter in den Südosten, Marseille und Umgebung, das Departement Gard und die touristische Region Provence-Alpes-Côte d'Azur. Die ist mit ihren rund 5 Millionen Einwohnern zugleich Kraftreservoir und Visitenkarte des Front National. Hier will Marine Le Pen bei den Kommunalwahlen im März 2014 beweisen, dass der Front National das Zeug zur Volkspartei hat. Unerlässlich für die machthungrige Politikerin, die Frankreich regieren will. Carpentras, rund 25 Kilometer von Avignon. Romanische und barocke Bauten, malerische Plätze, verwinkelte Gassen. Die 30.000 Einwohnerstadt lockt Touristen aus aller Welt an. Doch das beschauliche Stadtbild, die geschäftige Gastfreundschaft ihrer Einwohner trügen. Carpentras und Umgebung sind eine Terre du FN, Front Nationalgebiet. Die 23-jährige Jurastudentin Marion Maréchal Le Pen hat hier 2012 ihr Abgeordnetenmandat geholt. 2011 wurde in der Stadt der republikweit einzige Front National-Politiker mit knapp 55% der Stimmen zum Generalrat gewählt. Die Morgensonne scheint in die Rathaushalle von Carpentras. Ein Mann, Anfang 60, kommt die helle Marmortreppe herunter. Klein, Brille, dunkler Anzug. Patrick Bassot seit über 2 Jahrzehnten beim Front National. 2 politische Ämter haben ihm die Wähler anvertraut. Bassot ist Stadtrat von Carpentras und Abgeordneter seines Kantons im Conseil Général in Avignon, dem Parlament des Departements Vaucluse. Bassot hat kurz nach Post geschaut. Jetzt braucht er einen Kaffee. Er überquert den Rathausplatz mit seinen mächtigen alten Platanen, stellt sich an den blank polierten Tresen einer kleinen Bar. Der rechtsextreme Politiker mit dem klobigen goldenen Siegelring packt den Würfelzucker aus, lässt ihn in seine Espressotasse plumpsen. Er schwärmt. In Carpentras läuft es für ihn und seine Partei so gut wie nie. Wir sind keine Leprakranken. Der Front National wird immer größer und wichtiger. Vor allem seit Marine Le Pen das Ruder der Partei übernommen hat. Wir brauchten eben frisches Blut. Bassot kippt den Espresso herunter, dann legt er los, spricht vom drohenden Untergang Carpentras. Der Tresen wird zur Bühne, die anderen Gäste zum Publikum. C'est une ville qui périclite, hein? Mit der Stadt geht es steil bergab. Warum? Weil die Globalisierung vor unseren Stadttoren steht. Die Globalisierung macht das Leben nicht schöner. Genauso wie in Deutschland mit den Türken, die rasend steigende Immigration. Und diese Leute arbeiten meistens nicht. Die Männer stehen überall in unseren Straßen herum. Im Winter, wenn es gegen 5, 5:30 dunkel wird, trauen sich unsere Frauen alleine oft gar nicht mehr in die Stadt. Ich denke, bei den nächsten Kommunalwahlen fällt Carpentras in den Säckel des Front National. Bassot muss dringend in sein Büro nach Avignon. Aber vorher will er noch den Kontakt zum Wähler pflegen. Er zwinkert kumpelhaft. Der Front National-Politiker spaziert durch die Fußgängerzone der Altstadt, vorbei an den vielen kleinen Geschäften und Touristenläden. Alors ça c'est un socialiste pur et dur. Mais bon, c'est un ami quand même. Quand un commerce ne parle pas de politique. Immer wieder bleibt er stehen, grüßt Ladenbesitzer, Passanten und einen Colonel in Rente. Bereitwillig schwatzen sie mit dem rechtsextremen Stadtrat. Dabei wurde Bassot 2012 von der Justiz wegen Aufruf zu Rassendiskriminierung und Gewalt verurteilt. Der FN-Politiker hatte im Rathausmagazin einen Hetzartikel gegen die Muslime in Carpentras veröffentlicht. Bassot zuckt mit den Schultern. Eine Bürgerrechtsinitiative hat mich vors Gericht gebracht. Ich habe verloren, musste an den Verein 1.500 Euro zahlen, immerhin. Aber so ist das. Man muss die Zunge 7-mal im Mund drehen, bevor man redet. Bassot biegt ab in einen Optikerladen. Hinterm Glastresen steht der Chef, groß, Ende 50. Er hat Dokumente für den Politiker, zieht einen DIN A5-Umschlag aus der Tresenschublade. Es geht um ein Grundstück. Der rechtsextreme Stadtrat, der früher sein Geld mit Immobilien verdient hat, soll sich irgendwo einschreiben. Der Ladenbesitzer lächelt zufrieden. Das ist ein Monsieur très actif. Je pense que c'est le meilleur. Monsieur ist ein sehr aktiver Mann. Ich glaube, er ist der beste Politiker von Carpentras. Er wird mal über die Zukunft des Kantons bestimmen. C'est celui qui décidera pour l'avenir du canton. Der Optiker begleitet Basso ins nächste Café. Alors aussi qu'il y a du soleil pour vous peut-être là. Er ist kein Mitglied des Front National. Aber Angst machen ihm Carpentras Rechtsextreme nicht. Non, pas du tout. Pas du tout, parce überhaupt nicht. Wir hatten über 30 Jahre einen konservativen Bürgermeister, der sehr viele Fehler gemacht hat. Jetzt haben wir einen Sozialisten, in den die Leute ihre Hoffnung gesetzt haben, der aber genauso viele Fehler macht. Carpentras ist heute extrem verschuldet. Vielleicht gibt es bei den nächsten Kommunalwahlen einen Wechsel. Wir haben hier zu viele Nordafrikaner. Mit dem Verteufeln des Front National muss endlich Schluss sein. Die meisten Leute vom Front National, die ich kenne, sind sozialistischer als die Sozialisten und sehr menschlich. Mittag. Basso parkt seinen dunklen BMW Coupé mit den weißen Ledersitzen in der Tiefgarage des Conseil General in Avignon, nimmt den Fahrstuhl in die Büroetage. Basso unterschreibt ein paar Briefe, die ihm sein Assistent Guillaume, Sohn des rechtsextremen Bürgermeisters der Nachbarstadt Orange, vorlegt. Eine Viertelstunde später sitzen der rechtsextreme Lokalpolitiker und sein Assistent auf einer schicken Kaffeeterrasse gegenüber dem Papstpalast von Avignon. Basso lehnt sich zurück. Feierabend für heute. Er wird gleich nach Hause fahren. Die Vorwürfe seiner Kollegen in Carpentras und Avignon, der Front National-Politiker, glänze vor allem durch Abwesenheit, lassen ihn kalt. Die Arbeit beschäftigt mich nicht den ganzen Tag, das dann doch nicht. Die haben ja meine Telefonnummer, können mich auch zu Hause anrufen. Den Aufstieg zur drittstärksten Partei hat der Front National nicht nur seiner neuen Parteichefin zu verdanken. Eine entscheidende Rolle hat der französische Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy gespielt. Si Le Pen dit, le soleil est jaune, je vais pas être obligé d'arriver en prétendant qu'il est bleu. Quand on habite en France, on respecte ses règles. On pratique pas l'excision sur ses filles, on n'égorge pas le mouton dans son appartement et on respecte les règles. Wenn Le Pen sagt, die Sonne ist gelb, soll ich dann etwa behaupten, die Sonne ist blau? Wenn man in Frankreich wohnt, liebt man Frankreich, respektiert es. Eh bien, en 2007, Nicolas Sarkozy a gagné aussi en attirant à lui l'électorat du Front National. Plus d'un tiers de cet électorat. 2007 hat Nicolas Sarkozy die Präsidentschaftswahlen gewonnen. Auch, weil er über ein Drittel der Front National-Wähler zu sich herübergezogen hat. Erwan Le Coeur, Soziologe und Journalist, Autor mehrerer Bücher über den Front National. Er hat gezielt Begriffe und das Vokabular des rechtsextremen Le Penisme benutzt. Und er hat öffentlich dazu gestanden, die FN-Wähler müssten aus dem rechtsextremen Abseits in die Republik zurückgeholt werden. Gemeint hat er natürlich, sie sollen für ihn stimmen, damit er zum Staatspräsidenten gewählt wird. Sous-entendu à voter pour moi et à me faire élire. Nicolas Sarkozy verordnet der Republik eine Debatte über die nationale Identität. Was und wer ist französisch? Die Polizeipräfekturen bekommen Order, landesweit Diskussionsabende mit der Bevölkerung zu organisieren. Gleichzeitig polemisieren Minister und prominente UMP-Politiker unermüdlich gegen Burka-Trägerinnen auf Frankreichs Straßen, Roma-Familien aus Osteuropa und Fastfood-Ketten, die Halal-Burger verkaufen. Der Staatschef selbst schürt die wachsende Ausländerfeindlichkeit und Islamophobie mit autoritären Reden, wie im Sommer 2010 bei seinem vielbeachteten Auftritt in Grenoble. Wir leiden an 50 Jahren ungenügend kontrollierter Einwanderung. Die Integration ist gescheitert. Damit der Integrationsprozess gelingen kann, muss der Einwandererstrom unter allen Umständen beherrscht werden. Die französische Staatsangehörigkeit muss jeder Person ausländischer Herkunft entzogen werden können, die absichtlich das Leben eines Polizeibeamten oder Gendarmen gefährdet. Erwan Le Coeur spricht von einer Brandrede, die in das kollektive Gedächtnis Frankreichs eingegangen ist. Nicolas Sarkozy hat, und das an der Spitze des Staates, einen Diskurs geführt, wie kein französischer Politiker vor ihm, außer Jean-Marie Le Pen. Dass die Arbeitslosigkeit zusammenhängt mit der Immigration, die ihrerseits zusammenhängt mit der wachsenden Kriminalität. Das klassische Denkmuster des Front National. Also ein Wetteifern um rechtsextreme Ideen, aus dem Marine Le Pen immer als Siegerin hervorgehen wird, das den Front National glaubwürdig gemacht hat. Am Ende gewinnt also die rechtsextreme Partei, nicht Sarkozys UMP. Marine Le Pen holt die 2007 an Sarkozy verlorenen Wähler zurück und gewinnt neue dazu. 2011 bei den französischen Kantonalwahlen fährt der Front National Rekordergebnisse ein, auf Kosten von UMP-Kandidaten. Trotzdem hält Nicolas Sarkozy an seiner Strategie fest, bis zum bitteren Ende seiner Amtszeit. Nicolas Sarkozy s'est entouré de conseillers qui étaient Sarkozy hat sich umgeben mit Beratern, die aus rechtsextremen Zirkeln kommen. Sein engster und wichtigster Berater, Patrick Buisson, Ex-Chefredakteur der einschlägigen rechtsextremen Zeitung Minute, Brice Hortefeux, ebenfalls bekannt in rechtsextremen Kreisen, mit denen er als junger Mann zu tun hatte. Er wurde als Sarkozys Innenminister wegen rassistischer Verunglimpfung verurteilt. Und nicht zuletzt ein junger Politiker und aufgehender Stern der Partei, Guillaume Pelletier, ehemaliger Vorsitzender des FNG, der Front National Jugendorganisation, also ein Zögling von Jean-Marie Le Pen. Der Rechtsruck bei den Konservativen ist also kein Zufall. Es hat tatsächlich Überläufer von der Rechtsextremen gegeben, die heute die UMP weiter beeinflussen. Die sogenannte populäre Rechte ist also bei einer ganzen Reihe von Themen ideologisch ganz nah am Front National. Besonders die UMP-Politiker in Südfrankreich sind es. Ces transfuges sont aujourd'hui en train d'influencer l'UMP, qui est sur un tas de sujets assez proche du Front National, et notamment dans le sud de la France. Le blanc rouge, c'est Jean-Marie Le Pen. Je refuse une France à genoux. Son sang coule maintenant dans nos veines. Remettons notre pays debout. Obst und Gemüse, Wein und Olivenöl oder Lavendel. Die typischen Produkte der industriearmen Provence sichern noch immer zahlreichen Menschen ihr Einkommen. In Carpentras und Umgebung hängen knapp 20% der Arbeitsplätze von der lokalen Agrar- und Lebensmittelproduktion ab. Besonders in den provenzalischen Dörfern prägt die Landwirtschaft Alltag und Lebensrhythmus ihrer Bewohner. Ein konservatives Frankreich, das mit Misstrauen, oft Verachtung auf die Regierungspolitik aus dem fernen Paris reagiert. Ein Prozessionszug kommt die abschüssige Dorfstraße herunter. Männer in schwarzen Sonntagsanzügen mit einer blumengeschmückten Statue des Erzengels Michael, gefolgt von andächtigen Dorfbewohnern. In ihrer Mitte goldfarbener Umhang, Krummstab, auf dem Kopf eine weiß-goldene Mitra, Monseigneur Cattenose, ultrakonservativer Erzbischof von Avignon, in der Region bekannt als Front National-Sympathisant. Vor der Tür der kleinen Dorfbar steht der rotwangige, stämmige Wirt, trocknet sich die Hände in seiner Schürze. Respektvoll nickt er den vorbeiziehenden Dorfbewohnern zu, dann kehrt er zurück hinter seinen Tresen. An der Tresenecke blättert ein Gast in der Lokalzeitung. Darin steht ein Artikel über Marion Maréchal Le Pen. Sie hat einen Parlamentsantrag gestellt, verlangt ein Vorrecht für Franzosen bei der Vergabe der knappen Sozialwohnungen. Der Wirt tippt auf das Zeitungsfoto mit der blonden Front National-Abgeordneten. Das ist unsere Chefin. Wir sind hier Front National. Sie ist der Boss, der Bürgermeister hier. In Velleron haben die meisten Bewohner für die junge FN-Abgeordnete gestimmt. Auch Marine Le Pen landete hier bei den Präsidentschaftswahlen auf dem ersten Platz, vor Nicolas Sarkozy. Der Wirt taucht Biergläser ins Becken. Er weiß warum, sagt der Mitvierziger. Das hat nur einen einzigen Grund. Die Angst davor, dass Leute ins Dorf kommen, die sie hier nicht haben wollen. Immigration, die ist hier null. Die nordafrikanischen Saisonarbeiter, die die Bauern ins Dorf holen, müssen nach Vertragsende wieder gehen. Die dürfen nicht bleiben, nicht in Velleron. Und wenn sie es trotzdem versuchen, macht das Dorf ihnen klar, dass wir sie hier nicht wollen. Das ist hier knallhart. Der Gast an der Tresenecke nickt beifällig. Der Wirt wirft sich das Geschirrtuch über die Schulter, verschränkt die Arme. Er ist auch für den Front National und gegen Immigranten. Eines Tages werden wir es schaffen, denn die magische 10%-Grenze ist überschritten. Die Nordafrikaner nehmen uns aus wie Weihnachtsgänse. Wir sind für sie nur da, um ihren Unterhalt zu finanzieren. Und zur Krönung des Ganzen haben wir jetzt auch noch einen sozialistischen Staatspräsidenten, der den Immigranten kommunales Wahlrecht geben will. Das ärgert mich dermaßen. Darüber ist doch ganz Frankreich entsetzt. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Madame Marine Le Pen. Eine kleine Nebenstraße auf der anderen Seite des Dorfes. Die Nummer 111 ist ein altes Haus aus hellem Naturstein mit rostrot gestrichenen Fensterläden. Hier wohnt Bernard Senet, seit 35 Jahren Arzt in Velleron und Vorsitzender der Antirassismus-Initiative MRAP im Departement Vaucluse. Sein Verein berät Rassismusopfer, kümmert sich um Präventionsarbeit in Schulen und Jugendzentren. Allez-y, allez-y. Bonjour. Der Mann mit den schlohweißen Haaren geht voraus durch einen dunklen Flur auf die Terrasse an der Rückseite des Hauses. Auf dem gusseisernen Tisch, quer über einen aufgeschlagenen Aktenordner, liegt ein riesiger grauer Kater. Sunil stupst ihn zur Seite, klappt den Ordner zu. Ja, es stimmt, bestätigt der Arzt. In seinem Dorf gibt es Leute, die Muslime einschüchtern und vertreiben. Mitten im Ort steht ein Haus, beschmiert mit rassistischen Parolen. Das hatte ein Ehepaar gekauft, Franzosen, nordafrikanischer Herkunft, normale Mittelschicht. Wir wollen keine Araber bei uns und so weiter, wurde ihnen auf die Hauswände gesprüht. Was hat der Mann letztendlich gemacht? Er hatte verständlicherweise nicht den Mut, mit seiner Frau und den Kindern einzuziehen, die Kinder im Ort zur Schule zu schicken. Er hat aufgegeben und das Haus wieder verkauft. Bernard Senet macht sich Sorgen. Marine Le Pens Entdämonisierungskampagne hat eine Eigendynamik entwickelt, die in seiner Region besonders spürbar ist. Es wird nicht mehr wie früher hinter vorgehaltener Hand gegen Muslime und nordafrikanische Landarbeiter gehetzt, sondern ganz offen. La grande difficulté, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, on arrive à une banalisation de ces propos. On peut avoir maintenant des propos xénophobes. Das ist unser großes Problem. Diese Art von Diskurs ist inzwischen völlig banal. Rassistische, diskriminierende Äußerungen, oft brutal und gewaltschürend. In Reden, in Publikationen und natürlich als Wahlkampfthema. Ich bin seit 25 Jahren Mitglied beim MRAP. Es ist sehr deprimierend zu sehen, dass trotz all der Dinge, die wir tun, und wir sind nicht die Einzigen, dass der Rassismus so zugenommen hat, nicht aufhört zu wachsen. Geradezu beeindruckend. Malgré toutes les interventions qu'on a fait, on n'arrête pas de voir monter le racisme. Complètement impressionnant. Senet greift nach dem Ordner, schlägt ihn wieder auf. Um dagegen zu halten, hat der Verein im vergangenen Jahr gegen einen UMP-Bürgermeister aus der Nähe von Aix-en-Provence geklagt, der vom Fernsehen interviewt, Gitans und Roma mehrfach als Gewohnheitskriminelle bezeichnet hatte. In einem zweiten Verfahren ging es um den rassistischen Artikel des Front National Stadtrats von Carpentras. Bis heute kann Sönet nicht verstehen, wie Patrick Bassots Text im offiziellen Rathausmagazin erscheinen konnte. Er setzt seine Lesebrille auf, liest den ersten Satz. Carpentras est un très bon exemple de l'implantation imposée d'immigrés qui quotidiennement nous empoisonnent la vie par leurs exactions. Carpentras ist ein gutes Beispiel für die aufgezwungene Ansiedlung der Immigranten, die uns täglich das Leben vergiften. Mit ihrem kriminellen Verhalten, Misshandlungen, Gewaltakten und Plünderungen, die sich gegen unsere Bevölkerung richten. Sévices, actes de violence, de pillage commis contre la population. Sönet und der Vereinsanwalt hatten erwogen, auch die Stadt und ihren sozialistischen Bürgermeister zu belangen. Die seien moralisch und rechtlich verantwortlich für die Inhalte des Rathausmagazins. Aber die Aussicht, damit vor Gericht durchzukommen, schien uns zu gering, sagt der Bürgerrechtler. Sönet krault mechanisch den dicken Kater, der zusammengerollt auf seinem Schoß liegt. Quand le père Le Pen, le vieux, était venu à Carpentras, là, il y avait le grand meeting du Front National, c'était que des vieux. Ce vote était un vote de vieux. Als Le Pen Vater, der Alte, vor einigen Jahren zur FN-Parteiversammlung in Carpentras gekommen ist, waren da nur alte Leute versammelt. Lauter alte, reaktionäre Männer und Faschos. Eine ganz muffige, unangenehme Atmosphäre. Gehen Sie heute hier zu einem FN-Treffen? Ich bin da 2-3 Mal spionieren gewesen, sind da junge Leute. Junge Männer in schicken Anzügen mit Krawatte. Studenten, Karrieretypen. Sie wissen schon, gut aussehend, gepflegt, weiß und sportlich. Und auch junge Frauen. Die Generation der 23-jährigen Marion Maréchal Le Pen, die hier als Abgeordnete gewählt wurde. Natürlich ist sie eine Karikatur. Sie hat hier nie gelebt, wurde von der Partei platziert und nur gewählt, weil sie den Namen Le Pen trägt. Aber immerhin, mit 42% der Stimmen. Enfin bon, 42% des voix. Bah, c'est pas. Oui. Allons en prendre. Soyez la bienvenue. Bonsoir, Marine Le Pen. Bonsoir. Besonders sichtbar ist das neue Verhältnis der französischen Gesellschaft zu den Rechtsextremen in Fernsehen und Radio. Dort ist Politstar Marine Le Pen längst Stammgast, kommt täglich zu Wort, in politischen Magazinen, Infotainment-Sendungen, Live-Schaltungen bei aktuellen politischen Ereignissen. Selbst ausdauernde Wahlkampfreden der rechtsextremen Parteivorsitzenden wurden während der Präsidentschaftskampagne von öffentlich-rechtlichen TV-Sendern in voller Länge ausgestrahlt. Solides Journalistenhandwerk, kompetente Fragen, damit wird die Front National-Chefin jedoch selten konfrontiert. Interviews verkommen regelmäßig zu Werbespots für das Familienunternehmen Le Pen. Bonjour. Marine est déjà arrivée. Ende Januar, kurz vor 8 Uhr, beim öffentlich-rechtlichen Radio France Info. Die FN-Vorsitzende ist zum Interview in die Frühsendung eingeladen. Die Politikerin, das verschlafene Gesicht sorgfältig geschminkt, ihr weißblondes Haar perfekt frisiert, sitzt in einer Couch-Ecke des Redaktionssaals gleich neben dem Sendestudio. Mit ihr auf der Couch zwei Begleiter, der Direktor ihrer Presseabteilung, ein unscheinbarer N50er, und ein breitschultriger, kahlköpfiger Anzugträger mit misstrauischem Blick. Malienne, on reprit Kona dans le centre du pays. Marine Le Pen, la présidente du Front National et l'invité de la matinale de France Info tout de suite. Raphaël Duchemin, Anfang 40, Jeans, weiter Pullover, wird das Interview führen. Die Journalistin kommt kurz aus dem Studio herüber, bestätigt die vereinbarten Interviewthemen. Der französische Kriegseinsatz in Mali und die Geiselnahme in Algerien. Sie plaudert höflich mit der gut gelaunt und jovial wirkenden Parteichefin und ihrem Pressemann. Dann muss die Journalistin zurück in die Sendung. Marine Le Pen stöhnt leise, zieht ein Tablet aus ihrer Handtasche, liest die neuesten Meldungen über die Geiselnahme in der algerischen Gasanlage. Marine, j'aimerais tellement que tu m'entendes. Je veux bien être un exemple quand il s'agit de vous descendre, Marine. le problème d'une jeunesse qui saigne. Viens, viens. Schließlich wird die Politikerin ins Studio gebeten. Marine Le Pen ist wie ausgetauscht. Harter Blick, die kantige Kinnpartie, die sie durch das Ziehenlassen einiger Backenzähne korrigiert haben soll, schiebt sie angriffslustig vor. Sie attackiert Ex-Staatschef Sarkozy und die Sozialisten, wirft ihnen vor, die Islamisten im Libyen-Krieg tonnenweise mit Waffen versorgt zu haben, die sie nun in Mali auf französische Soldaten richten. Verantwortungslos und dumm sei die Begeisterung der französischen Politiker für den arabischen Frühling gewesen. Libyen und Syrien waren Regime, die man wahrscheinlich kritisieren könnte. Aber es sind keine religiösen Regime. Sie haben dazu beigetragen, die Islamisten zu bekämpfen. Mit der Unterstützung des Umsturzes dieser Regime haben Frankreichs Regierende Beihilfe zur Ausbreitung des Islamistenterrors geleistet und die islamischen Fundamentalisten bis an die Zähne bewaffnet. Knapp 10 Minuten freie Bahn für Marine Le Pen. Sie kontrolliert das Gespräch. Die Journalistin ihr gegenüber ist kaum mehr als eine Stichwortgeberin. Sie überlässt Marine Le Pen die dankbare Rolle einer Kommentatorin. Sie fragt nicht, welche konkreten Lösungen die rechtsextreme Parteichefin vorschlägt. Ob Marine Le Pen, die das im Bürgerkrieg versunkene Syrien als laizistisches Land lobt, für eine französische Unterstützung des syrischen Diktators und Kriegsverbrechers Bashar al-Assad ist? Das hätte ich tun müssen. Ich hätte auf Syrien reagieren müssen. Das sind eben die Risiken bei Live-Interviews. Die Journalistin will in Interviews mit Politikern des Front National auf keinen Fall aggressiv und voreingenommen wirken. Moi, j'essaye de la traiter exactement comme les autres invités politiques. Parce que je pense que l'erreur, ce serait de faire autrement, justement. Ich versuche Marine Le Pen genauso zu behandeln wie alle anderen französischen Politiker. Ich halte es für einen Irrtum, sie anders zu behandeln. Erstens hört man das und es wäre auch parteiisch. Und ich glaube nicht, dass das meine Rolle ist. Ich muss nur Punkte deutlich machen. Die Leute sind dann schon intelligent genug, um selbst zu entscheiden, was sie davon halten. Et que les gens sont suffisamment intelligents pour prendre et jeter s'ils ont envie de garder ou de Auch ihre Kollegen, findet die Radiojournalistin, machen einen guten Job. Dass Frankreichs Medien den Aufstieg der rechtsextremen Partei begünstigt haben, zu wenig kritisch mit dem Front National und ihrer Vorsitzenden umgehen, den Vorwurf kann sie nicht nachvollziehen. Non, j'ai le sentiment d'avoir lu beaucoup de choses dans la presse écrite notamment, d'avoir entendu en interview radio notamment des choses assez efficaces. Nein, ich habe das Gefühl, dass ich bei den Zeitungskollegen viel Kritisches gelesen habe und auch ziemlich gute Interviews gehört habe, besonders im Radio, bei denen das Wahlprogramm des Front National auseinandergenommen wurde, ihre Widersprüche bei Themen wie Wirtschafts- und Immigrationspolitik deutlich wurden und so weiter. Marine Le Pen wurde oft in die Enge getrieben, auch bei uns. Aber von außen betrachtet hat man da vielleicht nicht das gleiche Gefühl. Nona Maillet vom Pariser Zentrum für europäische Studien geht mit Frankreichs Medien sehr viel schärfer ins Gericht. Enorm ist die Verantwortung der Medien, das ist sicher. Das vorteilhafte Image Marine Le Pens haben die Medien mitfabriziert. L'image de Marine Le Pen, c'est celle que fabriquent les médias. Die Redaktionen sind von der Politikerin echt fasziniert. Marine Le Pen und auch ihr Vater lassen sich nämlich sehr gut verkaufen. Il y a une espèce de fascination pour Marine Le Pen comme pour son père, parce que ça fait vendre. Das heißt nicht, dass die Journalisten sie nicht einladen sollen, aber sie müssen in der Lage sein, Le Pen zu handeln. Il ne s'agit pas de ne pas l'inviter, mais il s'agit de savoir comment la gérer. Donc, il faut bien préparer son émission quand on invite une Marine Le Pen. Und sich auf Themen vorbereiten, wenn sie die Politikerin in ihre Sendung holen. Aber das ist natürlich sehr viel anstrengender. Et ça c'est beaucoup plus dur. Erwan Le Coeur hat als einschlägiger Front National-Spezialist regelmäßig mit Journalisten zu tun, arbeitet außerdem für das Pariser Medienanalyse-Institut Mediascopie. Je connais très peu de journalistes qui suivent le Front National depuis plus de 20 ans. Il y a une nouvelle génération de journalistes qui ne connaît pas l'histoire du Front National. Ich kenne nur sehr wenige Journalisten, die über das Thema Front National seit mehr als 20 Jahren berichten, also erfahren sind. Darum kümmert sich die junge Generation. Die informiert sich aber zu wenig über die Geschichte des Front National und die ideologischen Vorbilder Marine Le Pen. À l'égard des politiques, à l'égard de l'histoire, à l'égard de ce qu'il faudrait connaître quand on traite un sujet, quand on le suit à long terme. Bei französischen Journalisten gibt es generell eine, ich nenne es mal, Oberflächlichkeit, was den Umgang mit Politikern und Fakten betrifft. Et j'ai moi aussi observé de la part de beaucoup de journalistes. Ich habe auch oft gesehen, wie Journalisten mit Marine Le Pen ihre Zigarette rauchen gehen, mit ihr quatschen und herumscherzen. Sie und ihre engen Mitarbeiter sind sehr nett zu ihnen. Und die Journalisten finden die FN-Chefin doch eher sympathisch. Und dass die sich letztendlich nicht groß von anderen Politikern unterscheidet. Le Coeur spricht von einem gefährlichen Trugschluss, dem nicht nur die Journalisten aufsitzen, wenn sie vom Wandel des Front National sprechen. Nicht Le Pen und ihre Partei haben sich verändert, sondern die französische Gesellschaft. Sie driftet nach rechts. Mehrere neue Studien zeigen, dass sich die Einstellungen der Franzosen zur Immigration, zum Islam oder zur Arbeitslosigkeit zum Beispiel, in den vergangenen Jahren sehr verändert haben. Der Le Penismus-Diskurs von Tochter Marine trifft auf eine Gesellschaft, die nach rechts rückt, weil sie Angst hat. Mehr Angst als je zuvor. Das systematische Ausblenden wichtiger Episoden der französischen Geschichte, ist Le Coeur überzeugt, verhindert bis heute einen kritischen Umgang mit Frankreichs Rechtsextremen. Il y a en France la certitude que l'extrême droite n'a jamais existé, qu'il n'y a pas eu de fascisme en France. In Frankreich herrscht die feste Überzeugung, dass es im Land nie Faschismus gegeben hat. Die französische Geschichtsschreibung hat den Leuten nach dem Zweiten Weltkrieg weisgemacht, dass es praktisch nur Widerstandskämpfer gab, obwohl es vor 1942-43 kaum Resistance-Mitglieder gegeben hat. Ihnen wurde auch beigebracht, dass das Vichy-Regime den Franzosen von Deutschland aufgezwungen wurde. Historisch genauso falsch. Sie wissen also zu wenig darüber, wie Faschismus aussieht, welche Gestalt er annehmen kann. Denn bei Marine Le Pen und dem FN handelt es sich sehr wohl um eine Form von Faschismus. Nicht den faschistischen Nationalsozialismus Hitlers oder Mussolinis. Es gibt und gab andere Modelle, auch in Frankreich. Marseille wurde in den 30er Jahren von einem Faschisten regiert und die Stadt Saint-Denis bei Paris. Aber das alles ist vom Radar der Medien und Politiker verschwunden. Toute cette historiographie a disparu, médiatique et politique, des radars. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir Marine Le Pen. Die Stadt Carpentras steht bis heute für ein Ereignis, das 1990 über die Grenzen Frankreichs hinaus für Schlagzeilen sorgte. Die besonders makabren Grabschändungen auf dem jüdischen Friedhof der Stadt, begangen von rechtsradikalen Jugendlichen einer FN-nahen Splittergruppe. 200.000 Menschen gingen damals in Paris auf die Straße und demonstrierten gegen den Antisemiten Jean-Marie Le Pen und seine Partei. Ein Trauma für Familie Le Pen und ihre Anhänger, das sie bis heute nicht verwunden haben. Sie hoffen nun auf eine späte Revanche bei den Kommunalwahlen, den symbolträchtigen Einzug in das Rathaus von Carpentras und den Bürgermeistersessel für den Front National. Die politischen Erfolge des Front National in Carpentras setzen die Lokalpolitiker der anderen Parteien unter Zugzwang. Doch bisher sind sie vor allem mit sich selbst beschäftigt. Flügelkämpfe bei den Konservativen, la droite décomplexée, die Rechte ohne Komplexe, die Wähler umwirbt mit Themen wie Rassismus gegen Weiße oder Ausländerkriminalität, gegen die traditionellen Konservativen, die vorrangig auf Wirtschaftsthemen setzen. Ein geradezu groteskes Spektakel bieten die Sozialisten, die in Carpentras den Bürgermeister stellen. In Carpentras ist Wochenmarkt. Die Innenstadt wimmelt von Menschen. Ausgerüstet mit Körben und großen Einkaufstaschen schieben sie sich durch das endlose Labyrinth der Marktstände, das sich über die ganze Altstadt erstreckt. Vor einem Stand mit den beliebten Melonen aus Cavaillon steht ein Mann mit leichtem Bauchansatz, Mitte 30, klassischer dunkelblauer Anzug, weißes Hemd. Er pickt sich eine Melone heraus, hält sie kurz unter die Nase, dann nickt er zufrieden. Farid Farisi, Rechtsanwalt und sozialistisches Ratsmitglied in Carpentras, kennt sich aus. Er hat hier als Student selbst Obst und Gemüse verkauft. Mit einem breiten Lächeln schüttelt er seinem alten Chef die Hand. Farid Farisi ist in Marokko geboren und als Kleinkind Anfang der 80er Jahre mit seiner Familie nach Carpentras gekommen. Ein typisches Einwandererkind der Provence, aufgewachsen im Puy du Plan, dem ärmlichen Araberviertel am Stadtrand Carpentras. Mein Vater ist Landarbeiter, kann nicht lesen und schreiben, meine Mutter auch nicht. Wir sind 7 Kinder aus ganz bescheidenen Familienverhältnissen. Farid Farisi engagiert sich seit Jahren für mehr Chancengleichheit, will jungen Franzosen nordafrikanischer Herkunft Mut machen. Doch der Lokalpolitiker mit dem arabischen Namen hat spürbar an Überzeugungskraft verloren. Nach dem Sieg Marion Maréchal Le Pens in Carpentras wurde Farisi aus seinem Amt als stellvertretender Bürgermeister gejagt. Mit Schimpf und Schande. Vom Bürgermeister seiner eigenen Partei. Am 3. Juli 2012 habe ich begriffen, dass ich noch immer der Araber bin. Le 3 juillet 2012, j'ai compris que j'étais encore arabe. C'était hallucinant. Il y avait énormément de policiers autour de la mairie, il y avait le commissaire, il y avait tout le monde. Auf der extra einberufenen Ratssitzung hat mich der Bürgermeister dann offiziell meiner Funktion enthoben. Mit der Begründung, ich sei daran schuld, dass der Front National die Parlamentswahlen in Carpentras gewonnen hat. Le maire, conseil municipal, on m'a démis de mes fonctions. Il me démis de mes fonctions en disant que c'était à cause de moi que le Front National avait gagné. Der sozialistische Bürgermeister Francis Adolphe hatte seinen Genossen die Order gegeben, für den Kandidaten der Konservativen zu stimmen, um mit vereinter Kraft den drohenden Wahlsieg der FN-Kandidatin zu verhindern. Doch die Mehrheit seiner Parteimitglieder war dagegen und wählte links. Auch Farisi. Dass er nach der Wahlniederlage öffentlich vom Bürgermeister zum Sündenbock abgestempelt wurde, empfindet Privatmensch Farisi als ungerecht und erniedrigend. Als Politiker hält er das für verantwortungslos. C'est une histoire de soupe politicienne qui est inutile et qui fait que les gens, le citoyen lambda, qu'est-ce qu'il se dit, ils sont tous pourris. Je vote extrême droite. Der Bürgermeister hat sein politisches Süppchen gekocht. Völlig unnötig. Mit dem einzigen Effekt, dass sich die Bewohner Carpentras jetzt erst recht sagen, unsere Politiker sind alle verdorben, ich wähle lieber rechtsextrem. Der Bürgermeister wollte vielleicht auch den rechten Wählern gefallen. Die haben ihm immer gesagt, was macht der Pharisee im Rathaus? Wieso kümmert der sich um die Stadtfinanzen? Wieso hast du einen Araber als Stellvertreter? Das hat er mir selbst erzählt, von wegen, ich würde ihm was schulden. Aber er sitzt heute nur im Rathaus, weil ich und unsere Partei in den Einwanderervierteln für ihn Wahlkampf gemacht haben. Dank der Stimmen der Franzosen nordafrikanischer Herkunft. Et grâce au travail fait par les militants sur les quartiers, parce qu'il a été élu grâce aux Maghrébins. In einer überdachten Passage zwischen den Marktständen lauscht eine Frau mit grauem Kurzhaarschnitt und prall gefüllter Einkaufstasche einer kleinen Jazzband. Farid Farisi begrüßt sie mit 2 flüchtigen Küssen links und rechts auf die Wange. Sie ist Mitglied seiner Partei, hat ihn unterstützt. Ah, d'accord. In der Lokalzeitung steht schon wieder ein Artikel über dich, berichtet sie dem Parteifreund, zieht ihre gezupften Augenbrauen hoch. Farisi grinst verlegen, dann lädt er sie ein zur Bezirksversammlung der Partei. Er will wieder für ein Parteiamt kandidieren, verrät er ihr. Mon parti m'a pas rejeté. Je sais que je suis soutenu. Je vais m'y engager. Je vais reprendre. Die Partei hat mich nicht zurückgewiesen. Ich weiß, dass ich dort unterstützt werde. Ich werde mich wieder engagieren und die Sachen in die Hand nehmen mit Blick auf die Kommunalwahlen. Denn die Allianzen des Bürgermeisters mit der Rechten werden uns nicht helfen, Carpentras Probleme zu lösen. Farisi fürchtet den Front National. Nicht dilettantische FN-Politiker wie den rechtsextremen Generalrat Bassot, sondern die Profis aus Paris. Er weiß, sie werden alles daran setzen, Carpentras zu erobern. Gelingt es ihnen, ist der Lokalpolitiker überzeugt, werden sie die Stadt nicht so bald aus den Klauen lassen. Sie werden noch mehr Diskriminierung schaffen. Eine Art ethnisch-soziale Apartheid. Kommt diese Politik vom Rathaus und seinen Behörden, trifft das die Menschen besonders hart und wird Gewalt hervorrufen. Und dann werden die Rechtsextremen sagen, seht ihr diese Gewalt? Wieder die Araber. Und statt die nächsten Wahlen zu verlieren, werden sie damit wieder gewinnen. Frankreich wird eine sehr schwierige Periode seiner Geschichte durchmachen, sollte der Front National in den Kommunen, Regionen und vielleicht sogar auf nationaler Ebene politische Verantwortung übernehmen. Au lieu de perdre les élections, ils vont regagner. Il y aura une période difficile à vivre dans l'histoire de France dans les années qui viennent, si on a l'extrême droite qui arrive aux responsabilités dans les communes, dans les départements et peut-être au niveau national. Marine Le Pen steht nicht vor der Tür des Élysée-Palastes. Doch gewinnt sie eine politische Schlacht nach der anderen. Schon jetzt hat sie erreicht, was ihrem Vater in 40 Jahren an der Parteispitze nicht gelungen ist. Über ein Drittel der Franzosen hält heute den Front National für eine regierungsfähige Partei. Eine Dynamik, die Marine Le Pen für ihre nächste Etappe nutzt. Ce qu'elle va faire, c'est de refonder un parti et de former des militants. Sie wird jetzt den Front National neu aufziehen. Die Parteimitglieder professionell schulen. Elle a attiré autour d'elle tout un tas de gens qui sont habiles stratèges. Donc elle dit, il faut que maintenant on se forme. Sie hat eine ganze Reihe sehr geschickter Strategen in ihr Lager geholt. Wertvolle Hilfe für das Umsetzen ihrer neuen Losung. Eine schlagkräftige Partei in Stellung bringen. Le Front National est d'abord une armée. Et quand Marine Le Pen parle d'une machine de guerre, elle ne plaisante pas. Ce sont des gens qui savent faire de la politique. Wenn Marine Le Pen von einer Kriegsmaschine spricht, dann ist das kein Witz. Beim Front National werden politische Strategien mit militärischer Präzision ausgeführt. Alle werden darauf trainiert. Ihr nächstes Ziel, absolut wichtig für die Partei, das Erobern der unteren Mittelschicht. Franzosen, die langsam in die Armut abrutschen, Angst haben, ihre Jobs zu verlieren. Dieser Teil der Mittelschicht wird sich an Marine Le Pen festklammern, in der Hoffnung, dass sie das Land für sie wieder aufrichtet. Und dafür sind sie bereit, mit Marine Le Pen aus dem Euro und der EU auszusteigen. Gesetzlich festgeschriebenes Vorrecht für Franzosen auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt. Nationale Grenzkontrollen, Einwanderungsstopp, Wiedereinführung der Todesstrafe. Je vous mènerai à bon port. Ich werde Sie in den sicheren Hafen bringen. Vous pourrez compter sur moi. Sie können mit mir rechnen. Comptez sur ma détermination. Heute und in Zukunft. J'ai bien l'intention de reprendre en main notre pays pour qu'il sache où il va, comment il y va et avec qui à sa tête. Damit Frankreich weiß, welchen Weg es einschlagen muss, wie es dorthin kommt und wer das Land lenkt. Quarantäne aufgehoben. Der Siegeszug des rechtsextremen Front National in Frankreich. Feature von Margit Tillmann. Es sprachen Nadine Kettler, Anne von Lindstow, Hubertus Gerzen und Sebastian Miro. Ton und Technik Judith Rübenach und Norbert Vossen. Regie Ulrich Lampen. Redaktion Wolfram Wessels. Produktion Südwestrundfunk 2013. Doc 5, das Feature. Das Manuskript zu dieser Sendung gibt es im Internet www.wdr5.de. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter www.wdr5.de.